Aber leichte Schläge auf den Hinterkopf erhöhen das Denkvermögen. Nicht, Keule? Ja. Mich hält ja keine Leiter aus, sonst würde ich dir jetzt deine Plüschlappen abbeißen. Das würde ich als Drohung auffassen.